fürchte meine Lust, die mich im Schoße sonsten liege und deine Rufe ergnüge. Lass deinen harten Schluss mich doch nicht allzu früh erschrecken. Verziehe, lass ihn dir aus Gunst zu mir ein Mädchen.